dem Gemach, er dich vor dem Gemach, stellt sich vor uns so heilsam dar. Der Tag, der dich vor dem Gemach, stellt sich vor uns so heilsam dar. Heilsam dar, stellt sich vor uns so heilsam dar, stellt sich vor uns so heilsam dar. Es werde Licht, es werde Licht, da der Schöpfer spricht, es werde Licht. Der Tag, der dich vor dem Gemach, der dich vor dem Gemach, stellt sich vor uns so heilsam, so heilsam dar, als jener Tag der Schöpfer spricht, es werde Licht. Als jener Tag der Schöpfer spricht, es werde Licht, es werde Licht, es werde Licht. Als jener Tag der Schöpfer spricht, es werde Licht, es werde Licht. Als jener, da der Schöpfer spricht, es werde thank you.